Es wäre schön, wenn die Welt nicht so wäre, wie sie nun einmal ist. Es wäre schön, wenn man die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Anders, ja, wir hassen und wir lieben, aber tief in unserem Herzen sind wir beide grundverschieden. Ich lebe in meiner eigenen Welt, kein Alter, keine Sorgen. Ich hab keinerlei an Kohle, kannst du mir vielleicht etwas borgen? Bei dir läuft alles prächtig, deine Kindheit war gesegnet. Ich denk, es wäre besser, wärst du mir niemals begegnet. Heute starr ich an die Decke, liege lautlos in meinem Bett und schau nach jeder sechsten Träne einmal kurz auf mein WhatsApp. 120 Nachrichten in 26 Chats, doch keiner der Kontakte hat dich jemals ersetzt. Ich kämpfe um was ich habe, bin davon etwas besessen. Doch das würdest du genauso, hättest du nie was besessen. Immer wenn ich weinte, warst du da an meiner Seite. Hast mich angeguckt, gesagt, Schatz, du bist nicht mehr alleine. Dein Leben ist erfolgreich, du hast Abi abgeschlossen. In der Zeit hab ich den Aufenthalt im Klinikum genossen. Du hast mir mal versprochen, du bist da, wenn ich's brauch. Doch wird dir was zu viel, machst du dich dann aus dem Staub. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann nicht ja verstehen, aber das, was uns verbunden hat, das willst du nicht mehr sehen. Schon komisch, dass ich lachte, wie du andere Menschen stalkst. Und auf einmal steh ich nachts halb drei besoffen vor deinem Tor. Wem mach ich was vor, du hast die ganze Zeit gelitten. Ich war meistens nur am Kiffen und wenn nicht, haben wir gestritten. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Schicksal so krass wendet. In dem Frühling mit Charakterzügen, Herbst hast du's beendet. Geschichten sind geschrieben, von der Liebe nichts geblieben. Denn mein hasserfülltes Ego hat dich endgültig vertrieben. Du und ich sind anders, ja, wir hassen und wir lieben. Aber tief in unserem Herzen sind wir beide grundverschieden.